Walter Hoppe ist ein großer, dicker Mann um die 50 mit traurigen, dunklen Augen und einem schwarzen Schnurrbart. Er nimmt Fotos aus einer Mappe und legt sie vor Carsten Zara auf den Schreibtisch. Fall 1 und Fall 2. In den beiden Wohnhäusern leben insgesamt mehr als 50 Leute. Zum Glück wurden die Brände schnell bemerkt und sofort gelöscht. Zwei hässliche alte Mietshäuser. Ihre Fassaden sind grau und schmutzig. Das einzig Bunte darauf sind zwei große Graffiti. Menschen, die andere Menschen töten. Carsten Zara muss sofort an die Bilder in den mechanischen Werkstätten Sendling denken. Der Polizist holt Fotos aus einer anderen Mappe und legt sie auf den Tisch. Zwischen großen alten Fabrikhallen stehen die Reste eines fast völlig verbrannten Hauses. Wieder muss der Detektiv an die alte Fabrik denken, die er gerade besichtigt hat. »Ist das der dritte Fall?«, fragt er. »Richtig«, antwortet Walter Hoppe. »Das ist, nein besser, das war die Direktionsvilla der Textilfabrik Schlögel. Heute gehört das Grundstück der Firma SB Immobilientreuhand. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Gebäude stehen schon seit vielen Jahren leer.« »Gibt es Zeugen? Eine Täterbeschreibung?« »Drei Leute haben ihn angeblich gesehen, aber keiner konnte ihn genau beschreiben. Er soll mittelgroß sein, eine normale Figur haben und eine dunkle Jacke tragen. Jeder zweite erwachsene Mann in der Stadt sieht so aus.« »Die Medien sprechen von einem Serientäter. Ist das nicht etwas voreilig?« »Und wenn es wirklich so wäre, warum sollte Leo Dürr dieser Feuerteufel sein?« »Drei Brände innerhalb von 14 Tagen, alle in Untersendling. Bei allen wurde Benzin verwendet. Leo Dürr wohnt in Untersendling. Seine Jacke ist angebrannt und voll Benzin. Er hat für keine der drei Tatzeiten ein Alibi. Er sagt kein Wort und er will nicht mit uns zusammenarbeiten. Reicht das? Ja oder nein?« Während des letzten Satzes ist die Stimme des Polizisten laut und aggressiv geworden. »Für einen Verdacht vielleicht«, gibt Carsten Zara zu, »aber Sie haben keinen einzigen echten Beweis.« Walter Hoppes Blick wird noch aggressiver. Gleich explodiert er, denkt Carsten Zara. Er spürt, wie groß der Druck von Öffentlichkeit, Medien und Politik auf diesen Mann ist. Trotzdem fragt er weiter. Und das Motiv? Warum soll der Junge das getan haben? Das wissen wir erst, wenn er den Mund aufmacht. Aber meine Meinung kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Entweder ist er verrückt, ein Pyromane, ein Fall für die Psychiatrie. Oder er hat sich gelangweilt. Sowas genügt den Kids in unserer Spaßgesellschaft heute ja schon. Dann werfen sie Steine auf die Autobahn, weil sie mal einen richtig tollen Unfall mit echten Toten und Schwerverletzten sehen wollen. Oder sie zünden ein Haus an, weil das gerade super cool ist. Tja, so sind die Zeiten, in denen wir leben, mein lieber Herr Privatdetektiv. Carsten Zara lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. »Wie sind Sie auf den Jungen gekommen?«, fragt er. »Woher wussten Sie das mit der Jacke und dem Benzin?« Statt zu antworten, drückt Walter Hoppe auf die Starttaste eines Kassettenrekorders. Eine undeutliche Männerstimme ist zu hören. »Guten Tag! Hier spricht ein besorgter Bürger. Sie suchen einen Brandstifter, nicht wahr? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sehen Sie mal bei Leo Dürr in der Tumblinger Straße nach. Dort finden Sie eine Antwort auf Ihre Fragen.« »Wer ist das?« »Keine Ahnung. Er hat seinen Namen nicht genannt.« »Ein anonymer Anrufer?« Carsten Zara runzelt die Stirn. »Na und? Ich kann ihn verstehen. Die Brutalität wird von Tag zu Tag schlimmer. Man kann den Menschen 100-mal versprechen, dass ihr Name nicht genannt wird. Sie haben trotzdem Angst. Man muss froh sein, dass es überhaupt noch Leute gibt, die der Polizei bei ihrer Arbeit helfen.« Der Polizist verschränkt die Arme vor der Brust. Carsten Zara versteht, dass er jetzt keine weiteren Informationen mehr erhalten wird. Er steht lächelnd auf und reicht Walter Hoppe die Hand. »Ich werde Ihnen helfen. Hoffentlich schon bald. Und vielen Dank für Ihre Geduld.«